Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Luke M. Was ein Moment, bin gefangen im Augenblick. Was muss ich checken, dass es echt ist? Tausende Menschen sind vor meinen Augen. Ich glaube, das hier ist unendlich. Du kannst es nicht glauben, dass es tausend Frauen gibt, aber nur du perfekt bist. Geh mit dir über Grenzen, weil das, was du mir zeigst, macht deine Liebe authentisch. Du nimmst meine Hand, ich guck dir in die Augen. Ich glaub, ich bin verliebt. Ich nimm deine Hand, du guckst mir in die Augen. Du siehst die Galaxie. Ich mach mal was anderes nicht klappt und ich warte, bis ich lieb. Du machst mit mir das, was bei anderen nicht klappt. Ich glaub, du hast verdient. Ja, ich weiß, du mich liebst. Nur jetzt bei Paradies, in deinen Augen, Galaxie. Ja, ich weiß, du mich liebst. Nur jetzt bei Paradies, in deinen Augen, Galaxie. Mit dir bin ich schön. Ich mein Best, glaub ich nur wir beide und das einmal um die Welt. Da ist keine andere außer dir, die mir gefällt. Lass dich nicht mehr los, dass du damit du checkst. Dass es auf einer Welt voller Hass auch ein paar Leute gibt, die wirklich lieben. Ich bin, dass ich dich wirklich liebe, siehst du aus verschiedenen Perspektiven. Hab keine Angst vor der Tiefe, nur wenn ich mich in deinen Augen verliere. Solange ich bei dir bin, geht es mir gut und ich beschütze dich, solange du bei mir. Ja, ich weiß, du mich liebst, nur jetzt weit. We'll be right back. Spobotnik Heimspiel. You make me wanna throw my picture out the window. So if you have to cut the phone call, break my lease so I can move. Cause you're a bugaboo, a bugaboo. I wanna put your number on the cloud line. That's it, oh, you'll take my email stuff. Cause you're a bugaboo, you're bugging, what's the bugaboo? You're bugging me and don't you see it ain't cool. You make me wanna... wash your dirty, nasty hands and cover your mouth. I'm not playing with y'all right now. I'm trying to save my life. I'm trying to save your life. Dumbass. Come on. You gotta say shit about 1,000 times. How many people gonna have to die before you realize this ain't about you? This ain't about me. It's all about all of us. So get your ass in the house. Shut your mouth. Wash your hands. Do I have to say it again? Lockdown, get your ass back in the house. Lockdown, wash your hands and shut your mouth. Lockdown, get your ass back in the house. Lockdown, wash your hands and shut your mouth. Lockdown, get your ass back in the house. Lockdown, get your ass back in the house. Lockdown, lockdown, lockdown. Mit Luke M. I'm good, yeah.

sondern das ist in der Tat nicht so. Ruf doch, wenn du willst, von mir aus kannst du auch dein Papi holen. Schwänzel und Tunis bei uns, deine Pizza doch Tradition. Mach nicht so, Partyhof. Seh mich im Unterhelf, schwitz mir rüber, sie checken mein Party auf. Mit 100 Kilo beim Definition ohne Cardio. Ob du's willst oder nicht, nur Apache läuft ab heute im Party. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden mir von Koks und von Messerstecherei. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Luke M. And

we're not alone. But I know how it feels when you need a home, somewhere to go. But if you keep holding on, I'm gonna run till our hearts collide. No, it don't matter if I lose my mind. You can cry till your tears run dry, 'cause I will be by your side. Will you follow me in the night? Let me show you a ray of light. This world is for you. Für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Oh, headlights, trying to find somewhere safe to be. Can't get my head right, I'm my own greatest enemy. And all of that I, only on them to get no sleep. I'm on pressure, putting me on pressure, oh. Lost in the headlights, trying to find somewhere safe to be. Can't get my head right, I'm my own greatest enemy. And all of that I, running on them to get no sleep. Just trying to get by, finding myself a remedy. I'm on pressure, putting me on the pressure, oh. I'm on pressure, putting me on pressure, oh. I'm on pressure, putting me on the pressure, oh. I'm on pressure, putting me on the pressure, oh. I'm on pressure, putting me on the pressure, oh. I'm on pressure, putting me on the pressure, oh. I'm on pressure, putting me on the pressure, oh. Putting me on the pressure, oh. On air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Luke M. In my head right now, voices too loud. I can shut them up. Try to fake the fun. I can slow down. Think I had enough. Guess 7 years and I'm calling it off. I wanna go though, I stay here for hours. Messing up things and then calling it love. We're gonna dance. In the air, du ziehst mich in deinen Bann, hattest mich von Anfang an. Deine Kurven like Latina, meine Kerle von Jadiva. Deine Blicke machen mich verrückt, wir genießen jeden Augenblick. Für dich steig ich in jeden Flieger, meine Kerle von Jadiva. California kennst du einfach Calibre. Du bist wie ein kleiner Shop, den ich vernaschen will. Du lebst den California Dream. Ein Blick von dir, Baby, alles ist verziehen. Von den Beverly zu den Hollywood Hills. Seine Frau mit dir und du weißt, was du willst. Ich scheiße dir wie der Professor zu Raquel. Nike, Sneaker, du kein Dior oder Chanel. Nein, du bist anders als die anderen. Sag mir, was du willst. Wir gehen sanft an. Männer schauen dir nach. Alle Frauen sagen wie du. Cruisen vom Venice Beach bis nach Malibu. Wir erobern uns die ganze Welt. Babe, sag mir, Alex oder Visa. Du bist meine California Diva. In deinem Bad hat's mich von Anfang an. Deine Kurven like Latina, meine Kerle von Jadiva. Deine Blicke machen mich verrückt. Wir genießen jeden Augenblick. Für dich steig ich in jedem Flieger, meine Kerle von Jadiva. Meine Kerle von Jadiva. Meine Kerle von Jadiva. Boom, checker, lecker, lecker. Heißer als Shakira, waka, waka. Ich zeig dir die ganze Welt wie Aladdin. Meine Prinzessin und keine Drama-Queen. Saphirblaue Augen, komm mit in die Suite, ich werd dir deinen Atem rauben. Die Gemälde von der Wand fahren, während meine Hand sich fest und mein Herz kalt. Reiten durch die Nacht, als wärst du Pocahontas, jeder läuft dir nach. So wie ein Kompass, du bist mein Talisman. Goldbaum-Sound, deine Haut wie Marzipan. Komm, wir leben auf Neverland. Unsere Story will never end. Du machst wichtiger als Eva, du bist meine California Diva. Hat's mich in deinem Bad, hat's mich von Anfang an. Deine Kurven like Latina, meine Kerle von Jadiva. Deine Blicke machen mich verrückt, wir genießen jeden Augenblick. Für dich steig ich in jeden Flieger, meine Kerle von Jadiva. Meine Kerle von Jadiva. Meine Kerle von Jadiva. I cry